In der Eifel, nahe der Grenze zu Luxemburg, am Ende des Regenbogens, im Wald, da steht eine kleine Hütte. Man sagt, es gehen seltsame Dinge dort vor sich. Ein Zigeuner soll dort wohnen. Er ist ein Künstler und sein Name ist Felizio. Lange Zeit ist er mit seinem bunten Wagen durch die Welt gereist und hat viele Abenteuer erlebt, bis er diesen schönen Fleck gefunden hat. Er ist mit einer besonderen Gabe versehen. Er kann nämlich etwas, das sonst weit und breit niemand beherrscht. Noch nie hatte er von jemandem gehört, der es auch könne. Weder im hohen Norden, da wo der kalte Wind aus dicken Säcken übers Land geschickt wird, noch im Osten, wo die goldene Sonne morgens aus ihrem Bett steigt und ihre Strahlen durch die Blätter des Waldes tanzen lässt, um die Vögel wach zu kitzeln, die ihr sofort ein Liedchen trällern. Niemand hatte diese Gabe. Auch nicht im Süden, dort, wo der weiche Südwind die Orangen streichelt, da, wo die Sonne ihr Mittagessen einnimmt. Und auch nicht im Westen, wo die Sonne in ihr rot-orange betuchtes Himmelbett steigt. Nirgendwo gab es noch jemanden mit dieser Begabung, noch nicht einmal in Luxemburg. Felizio konnte nämlich mit Gegenständen sprechen. Die Dinge gaben ihm Antwort, erzählten ihm lustige Geschichten aus ihrem Leben und manchmal stritten sie auch untereinander, so dass Felizio schlichten musste. Niemand sonst hörte die Gegenstände sprechen und so galt der Felizio am Ende des Regenbogens in seiner kleinen Hütte als sonderbarer Besonderling.